Abschnitt 8 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg. Übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 8. Kapitel Armes Vaterland. 10 schlug die Uhr in der Ritterholmskirche einige Tage darauf, als Falk vorm Reichstagsgebäude anlangte, um den Berichterstatter des Rotkäppchens in der zweiten Kammer zu helfen. Er beeilte seine Schritte, denn hier, wo man ordentlich bezahlt wurde, meinte er, würde man wohl pünktlich sein. Er stieg die Ausschusstreppe hinauf und wurde auf die linke Referentengalerie der zweiten Kammer gewiesen. Er trat mit einem gewissen feierlichen Gefühl auf die wenigen Bretter, die gleich einem Taubenschlag unterm Dachgesims aufgehängt waren, wo die Männer des freien Worts anhörten, wie die heiligsten Interessen des Landes von dessen würdigsten Mitgliedern besprochen werden. Für Falk war es ganz was Neues. Er wurde aber von keinem großen Eindruck überwältigt, als er von seinem Gestell herabschaute und den leeren Saal unter sich liegen sah, der ganz einer Lancasterschen Schule glich. Die Uhr war 5:05, noch aber war außer ihm keine lebendige Seele da. Es herrschte einige Minuten lang ein Schweigen, das an das Schweigen erinnerte, das in der Dorfkirche vor der Predigt herrscht. Da drang der Laut eines Knabbern durch den Saal. »Eine Ratte«, denkt er. Dann aber entdeckt er durch den weiten, leeren Raum auf der Referentengalerie gegenüber eine kleine, niedergetretene Figur, die eine Bleifeder auf der Barriere spitzt, und er sieht, wie die Späne herabschneien und sich unten auf die Tische legen. Sein Auge tappt die leeren Wände weiter, findet aber keinen Ruhepunkt, bis es schließlich auf der alten Wanduhr aus den Tagen Napoleons des ersten haften bleibt, deren kaiserliche, frisch vergoldete Embleme aufgewärmten Kohl symbolisieren. Und die Zeiger, die 10:10 zeigen, symbolisieren auch, ironisch, etwas, als die Türen im Hintergrund geöffnet werden und ein Mann eintritt. Er ist alt, seine Schultern haben sich gekrümmt unter der Last allgemeiner Ämter, sein Rücken hat sich gesetzt unter der Bürde kommunaler Aufträge, sein Hals hat sich bei langwierigem Aufenthalt in feuchten Amtszimmern, Komiteesälen, Bankgewölben geworfen. Es liegt etwas Pensioniertes in seinen leidenschaftslosen Schritten auf der langen Kokosmatte, die nach dem Katheter führt. Als er in die Mitte des Ganges gekommen ist, in die Höhe der kaiserlichen Uhr, bleibt er stehen. Er scheint es so gewohnt zu sein, mitten auf dem Weg stehen zu bleiben und sich um und auch zurückzusehen. Jetzt aber bleibt er stehen und vergleicht seine Spindeluhr mit der Wanduhr und schüttelt unzufrieden seinen alten, verbrauchten Kopf. Zu schnell, zu schnell. Und sein Angesicht drückt eine überirdische Ruhe aus, dass seine Uhr nicht zu langsam gehen kann. Er setzt die Wanderung mit denselben Schritten fort, als wanderte er dem Ziel seines Lebens entgegen. Und es ist sehr die Frage, ob er es nicht dort in dem ehrenvollen Lehnstuhl auf dem Katheter gefunden. Als er das Ziel erreicht hat, bleibt er stehen, zieht sein Taschentuch und schnaubt sich im Stehen. Darauf lässt er den Blick über die glänzende Zuhörerschar von Bänken und Tischen schweifen und sagt etwas Bedeutendes. Zum Beispiel, »Meine Herren, ich habe mich geschneuzt.« Dann setzt er sich und versinkt in eine präsidentengleiche Ruhe, die Schlaf sein könnte, wenn's nicht Wachen wäre. Und allein in dem großen Raum, wie er glaubt, einsam mit seinem Gott, bereitet er sich darauf vor, Kräfte zu den Arbeiten des kommenden Tages zu sammeln, als ein starkes Knabbern von links hoch oben unterm Dach zu hören ist. Er fährt zusammen und wirft den Hals herum, dass er mit einem Dreiviertelblick die Ratte ermorden kann, die in seiner Gegenwart zu knabbern wagt. Falk, der die Stärke der Resonanz des Taubenschlags nicht berechnet hat, empfängt den Todesstoß von dem mordenden Blick. Der mildert sich jedoch auf der Niederfahrt vom Dachgesims und flüstert nur, denn er wagt es nicht laut zu sagen. Es war nur ein Referent. Ich fürchtete, es sei eine Ratte. Dann aber überfällt den Mörder eine tiefe Reue über die Sünde, die sein Auge begangen hat, und er verbirgt sein Gesicht in der Hand und weint. Nein, er reibt den Fleck fort, den der Anblick eines widrigen Gegenstandes auf seine Netzhaut geworfen hat. Jetzt öffnen sich die Türen angelweit, Mitglieder langen an, und die Zeiger auf der Wanduhr kriechen vorwärts, vorwärts. Der Wortführende teilt den guten Gratifikationen in Nicken und Händedrücken aus und straft die Bösen, indem er sein Angesicht von ihnen abwendet, denn er muss gerecht sein wie der Höchste. Der Referent des Rotkäppchens kommt, hässlich, nicht ganz nüchtern und verschlafen. Trotzdem scheint er ein Vergnügen darin zu finden, auf die Fragen des Neulings wahrheitsgemäße Antworten zu geben. Die Türen öffnen sich noch einmal angelweit und herein kommt ein Mann mit so sicheren Schritten, als sei er bei sich zu Hause. Kämmerer der Kanzlei des Steueramtes und Aktuar des Kollegiums für Ausbezahlung der Beamtengehälter. Er tritt an den Lehnstuhl heran und begrüßt den Wortführenden wie einen alten Bekannten und wühlt in den Papieren, als wären es seine eigenen. »Wer ist das?« fragt Falk. »Das ist der Oberschreiber«, antwortet der Freund vom Rotkäppchen. »Was? Schreibt ihr hier auch?« »Auch, du wirst bald sehen. Sie haben ein ganzes Stockwerk voll Schreiber. Sie haben die Böden voll von Schreibern und sie werden bald Schreiber im Keller haben.« Jetzt wimmelt's unten, wie in einem Ameisenhaufen. Der Hammer fällt und es wird still. Der Oberschreiber verliest das Protokoll der letzten Tagung und das wird ohne Widerspruch genehmigt. Darauf verliest derselbe Mann ein Gesuch um 14-tägigen Urlaub für John Jonsson aus Lerbach, wird bewilligt. »Habt ihr hier auch Urlaub?« fragt der Neuling erstaunt. »Gewiss, John Jonsson muss nach Hause und Kartoffeln setzen.« Jetzt füllt sich die Estrade mit jungen Leuten, die mit Feder und Papier bewaffnet sind. Lauter alte Bekannte aus der alten Zeit, als Falk Beamter war. Sie lassen sich um kleine Tische nieder, als wollten sie Präferenz spielen. »Das sind die Schreiber«, erklärt das Rotkäppchen. »Sie scheinen dich zu erkennen.« Und sie tun es wirklich, denn sie setzen ihre Kneifer auf und gucken alle nach dem Taubenschlag hinauf, ebenso herablassend wie im Theater die Parkettplätze nach den Rängen hinaufgucken. Jetzt flüstern sie unter sich und tauschen Ansichten über einen Abwesenden aus, der sich nach allen Zeichen auf dem Stuhl befinden muss, auf dem Falk sitzt. Falk fühlt sich so tief gerührt von so viel Aufmerksamkeit, dass er nicht allzu freundlich Struve begrüßt, der in den Taubenschlag eintritt, verschlossen, ungeniert, schmutzig und konservativ. Der Oberschreiber verliest ein Gesuch oder einen Antrag. Gelder zu neuen Binsenmatten für den Flur und neuen Messingnummern für die Gummischuhfächer zu bewilligen. Wird angenommen. »Wo sitzt die Opposition?« fragt der Uneingeweihte. »Ja, das weiß der Teufel, wo die sitzt. Sie sagen ja ja zu allem. Warte noch ein bisschen, dann wirst du schon hören.« »Sind sie denn noch nicht gekommen?« »Hier kommt und geht man, wie es einem gefällt. Das ist ja genau wie bei einem Amt.« Der konservative Struve, der das leichtfertige Wort gehört hatte, glaubte, die Regierung vertreten zu müssen. »Was sagt der kleine Falk? Er muss nicht knurren.« Falk brauchte eine so lange Zeit, um die passende Antwort zu wählen, dass die Verhandlungen unten ihren Anfang nahmen. »Du musst dich nicht um ihn kümmern«, tröstet das Rotkäppchen. »Er ist immer konservativ, wenn er Geld zu Mittag hat. Und er hat sich eben einen Fünfer von mir geliehen.« Der Oberschreiber las. 54. Bericht des Ausschusses über Ola Hipsons Antrag, die Zäune abzuschaffen. Holzhändler Larsson aus Norrland verlangte unbedingte Annahme. »Was soll aus unseren Wäldern werden?« brach er aus. »Ich möchte nur fragen, was soll aus unseren Wäldern werden?« Und er warf sich keuchend auf die Bank nieder. Diese kernhafte Beredsamkeit ist in den letzten Jahren aus der Mode gekommen und die Szene wird mit Zischen aufgenommen, wonach das Geschnaufe auf der norrländischen Bank von selbst aufhört. Der Vertreter Ölands stimmt für Sandsteinmauern. Der von Schonen zieht Buchsbaumhecken vor. Der von Norbotten meint seinerseits, Zäune seien unnötig, wenn man keine Äcker hat. Und ein Sprecher auf der Stockholmer Bank ist der Ansicht, die Frage müsse einem Komitee Sachverständiger vorgelegt werden. Er betont Sachverständiger. Da aber bricht der Sturm los. Lieber den Tod als ein Komitee. Man verlangt Abstimmung. Der Antrag wird abgelehnt. Die Zäune bleiben stehen, bis sie von selbst fallen. Der Oberschreiber liest. 66. Bericht des Ausschusses über Karl Jönssons Antrag, die Gelder für die Bibelkommission einzuziehen. Bei diesem ehrwürdigen Namen einer 100-jährigen Institution hörte sogar das Grinsen auf und ein ehrerbietiges Schweigen entstand im Saal. Wer würde die Religion in ihren Grundlagen anzugreifen wagen? Wer würde sich der allgemeinen Verwerfung bloßzustellen wagen? Der Bischof von Ystad verlangt das Wort. Soll ich schreiben? Fragt Falk. Nein, uns geht das nichts an, was er sagt. Der konservative Struber aber schreibt folgendes Referat. Heilig, Punkt, Interessen, Punkt, Vaterlands, Punkt, Vereinigte Namen, Religion, Menschheit, 829,1632, Punkt, Unglaube, Punkt, Neuerungssucht, Punkt, Gotteswort, Punkt, Menschenwort, Punkt, Hundertjährig, Punkt, Ansgar, Punkt, Eifer, Punkt, Bierdeck, Punkt, Unparteilich, Punkt, Fähig, Punkt, Lehre, Punkt, Bestand Schwed, Punkt, Kirche, Punkt, Uralte Schwed, Punkt, Ehre, Punkt, Gustav I., Punkt, Gustav Adolf, Punkt, Hügel Lützens, Punkt, Augen Europas, Punkt, Urteil Nachwelt, Punkt, Trauer, Punkt, Schande, Punkt, Grün, Punkt, Rasen, Punkt, Wasche meine Hände, Punkt, Sie haben es nicht gewollt, Punkt. Karl Jönsson verlangt das Wort. Jetzt schreiben wir, sagt das Rotkäppchen. Und sie schrieben, während Struve den Sammet des Bischofs bestickt. Geschwätz, Ausrufezeichen, große Worte, Punkt. Kommission tagte 100 Jahre, Punkt. Kosten 100.000 Kr, Punkt. 9 Erzbischöfe, Punkt. 30 Profess, Punkt. Uppsala, Punkt. Zusammen, Punkt. 500 Jahre, Punkt. Diätare, Punkt. Sekretäre, Punkt. Amanuensis, Punkt. Nichts getan, Punkt. Probebogen, Punkt. Schlechter Ab, Punkt. Geld, Geld, Geld, Ausrufezeichen. Jedes Ding beim rechten Namen, Punkt. Humbug, Punkt. Beamt, Punkt. Aussaug, Punkt. System, Punkt. Nicht eine Stimme erhob sich. Bei der Abstimmung aber wird der Antrag angenommen. Während das Rotkäppchen mit gewohnter Hand Jönssons holperige Rede aufputzt und einen starken Titel darüber setzt, ruht sich Falk aus. Als aber sein Auge zufällig die Zuhörergalerie besucht, trifft es einen altbekannten Kopf, der auf der Barriere liegt und dessen Besitzer Ole Montanus heißt. Er gleicht in diesem Augenblick einem Hund, der da liegt und einen Knochen bewacht. Und es war nicht so ohne, dass er so tat. Das wusste Falk aber nicht, da Ole sehr geheimnisvoll war. Jetzt zeigte sich unten auf der Bank unter der rechten Galerie, gerade wo das niedergetretene Wesen die Späne von seiner Bleifeder hatte herabschneiden lassen, ein Herr in blauer Ziviluniform mit dem Dreikant unterm Arm und einer Papierrolle in der Hand. Der Hammer fiel und es entstand ein ironisches, boshaftes Schweigen. »Schreib«, sagte das Rotkäppchen, »nimm aber nur die Ziffern, ich nehme das andere.« »Wer ist das?« »Das sind königliche Propositionen.« Jetzt wurde aus der Papierrolle vorgelesen. »Seiner Majestät gnädige Proposition, die Gelder der Abteilung zu erhöhen, die adlige Jünglinge im Studium lebender Sprachen unterstützt, unter Titel Schreibmaterialien und Expensen, von 50.000 Kronen auf 56.000 Kronen 37 Öre.« »Was sind Expensen?« fragte Falk. »Wasserkaraffen, Schirmständer, Spucknöpfe, Jalousien, Diners, Gratifikationen und dergleichen.« »Halt den Mund, es kommt noch mehr!« Die Papierrolle fuhr fort. »Seiner Majestät gnädige Proposition, 60 neue Offiziersstellen in der westgotischen Kavallerie einzurichten.« »Waren es 60?« fragte Falk, dem staatliche Angelegenheiten ganz fremd waren. »60 waren es, schreib nur!« Die Papierrolle knarrte sich auf und wurde immer größer und größer. »Seiner Majestät gnädige Proposition, 5 neue ordentliche Kanzlistenstellen im Kollegium für Ausbezahlung der Beamtengehälter einzurichten.« Große Bewegung an den Präferenztischen, große Bewegung auf Falks Stuhl. Das Papier knarrte sich wieder zusammen. Der Wortführende stand auf, dankte mit einer Verbeugung, die fragte, »Ist nichts weiter gefällig?« Der Besitzer der Papierrolle setzte sich auf die Bank und fing an, die Späne vorzublasen, die der Mann oben hatte fallen lassen. Sein steifer, gestickter Kragen aber hinderte ihn daran, dieselbe Sünde zu begehen, die sich der Wortführende heute Morgen hatte zu Schulden kommen lassen. Die Verhandlungen gingen weiter. Der Bauer Sven Svensson bat ums Wort in der Armenpflege. Wie auf ein gegebenes Zeichen erheben sich alle Referenten, gähnen und recken sich. »Jetzt gehen wir hinunter und essen Frühstück«, erläutert das Rotkäppchen seine Mündel. »Wir haben eine Stunde und 10 Minuten für uns. aber Sven Svensson spricht. Die Mitglieder der Kammer fangen sich zu rühren an. Einige gehen hinaus. Der Wortführende spricht mit einigen guten Mitgliedern und drückt dadurch im Namen der Regierung seine Missbilligung darüber aus, was Sven Svensson sagen wird. Zwei ältere Mitglieder führen einen Neuling zum Redner und zeigen ihm den wie ein sonderbares Tier. Sie betrachten ihn einige Augenblicke, finden ihn lächerlich und kehren ihm den Rücken. Das Rotkäppchen glaubt, die Höflichkeit schulde es, Falk darüber aufzuklären, dass der Redner die Zuchtrute der Kammer ist. Er ist weder kalt noch warm, kann von keiner Partei gebraucht werden, kann für kein Interesse gewonnen werden. Aber spricht, spricht. Worüber er spricht, das kann niemand sagen, denn keine Zeitung bringt einen Bericht davon und niemand macht sich die Mühe, im Protokoll nachzusehen. Die Schreiber an den Tischen aber haben geschworen, wenn sie einmal zur Macht kämen, ließen sie die Gesetze seinetwegen ändern. Falk aber, der eine gewisse Schwäche für alles hat, was nicht bemerkt wird, bleibt stehen und hört, was er lange nicht gehört hat. Einen Ehrenmann, der seinen Weg unsträflich wandelt und die Klage der Unterdrückten und Misshandelten vorbringt und den niemand anhört. Struve hat beim Anblick des Landmannes bereits seine eigene Partei genommen und ist in die Kneipe hinuntergegangen, wohin ihm jetzt die anderen folgen und wo sie die halbe Kammer treffen. Als sie gegessen haben und etwas angeheitert sind, gehen sie wieder hinauf und setzen sich auf die Hühnerstiege. Eine Weile noch hören sie Sven Svensson sprechen, oder richtiger, sehen ihn sprechen, denn jetzt geht das Geplauder oder das Frühstück so lebhaft, dass man nicht ein Wort vom Redner hört. Einmal aber muss die Rede zu Ende sein. Niemand hat etwas einzuwenden. Irgendeine Folge hat die Rede nicht. Es ist, als sei sie gar nicht gehalten worden. Der Oberschreiber, der während der Zeit in seine Kollegien hat laufen, seine amtlichen Zeitungen hat ansehen und seine Feuer hat umrühren können, ist jetzt wieder auf seinem Platz und liest. 72. Memorial des Staatsausschusses über Per Ilsons Antrag. 10.000 Kronen zur Restauration der alten Skulpturarbeiten in der Kirche von Trescola zu bewilligen. Der Hundekopf auf der Barriere der Zuhörer sah drohend aus, als wolle er seinen Knochen bewachen. »Kennst du die Missgestalt dort auf der Galerie?« fragte das Rotkäppchen. »Olle Montanus, ja, den kenne ich. Weißt du, dass er ein Landsmann der Kirche von Trescola ist?« »Oh, das ist ein pfiffiger Kerl. Sieh den sprechenden Kopf, jetzt, wo Trescola an die Reihe kommt.« Per Ilsson hatte das Wort. Strube dreht dem Redner mit Verachtung den Rücken zu und schneidet sich ein Stück Tabak ab. Falk aber und das Rotkäppchen machen die Federn klar zur Aktion. »Nimm du die Phrasen«, sagt Rotkäppchen, »ich nehme die Fakta.« Falks Papier war nach einer Viertelstunde mit folgenden Buchstaben bedeckt. Vaterland.Kult. Wirtschaftel.Interessen.Beschull.Weg.Materialism. Laut Fichte Mater.Vaterland.Kult. Nichtmater. Ergo Beschuld.Zürgew. Erwirt.Temp. Im Glanz Morgensonne. Spitze gen Himmel. Aus Heiden.Zeit. Philos. Nicht geträumt. Heil. Rechte Nation. Heil. Inter. Vaterland. Kult. Literatur. Akademie. Geschichte. Altertum. Dieses Sammelsurium, das zum Teil Heiterkeit erregte, besonders bei der Ausgrabung des toten Fichte, rief Antworten von der hauptstädtischen und von der Uppsalaer Bank hervor. Die erste sagte, obwohl Redner weder die Kirche von Trescola noch Fichte kenne und obwohl er nicht wisse, ob die alten Gipsonkel es wert seien, 10.000 Kronen zu kosten, so glaube er doch, die Kammer zu einem so schönen Unternehmen animieren zu müssen, da es das erste Mal sei, dass die Majorität zu was anderem Gelder verlange, als zu Brücken, Zäunen, Volksschulen und dergleichen. Der Redner auf der Uppsalaer Bank sagte nach Struves Notizen, der Antragsteller habe a priori recht. Seine Prämisse, die vaterländische Kultur müsse unterstützt werden, sei richtig. Der Schluss, 10.000 Kronen müssten ausgezahlt werden, sei bindend. Der Zweck, das Ziel, die Tendenz sei schön, lobenswert, vaterländisch. Aber ein Fehler sei hier begangen. Von wem? Vom Vaterland? Vom Staat? Von der Kirche? Nein, vom Antragsteller. Nach dem Verstand hätte der Antragsteller recht. Und darum, könnte Redner, er bitte es wiederholen zu dürfen, den Zweck, das Ziel, die Tendenz nur loben. Er verfolge das Schicksal des Antrags mit den wärmsten Sympathien. Er fordere die Kammer auf, im Namen des Vaterlands, im Namen der Kultur und im Namen der Kunst, ihm ihre Stimme zu geben. Er selbst aber müsse den Antrag ablehnen, den er, begriffsmäßig genommen, falsch, unmotiviert, uneigentlich finde, da er den Begriff des Orts unter den des Staats subsumiere. Der Kopf auf der Zuhörergalerie rollte die Augen und bewegte die Lippen konvulsivisch, während man abstimmte. Als die Abstimmung aber geschehen und der Antrag angenommen war, explodierte der Kopf und verschwand durch die unzufriedene und gestoßene Zuhörerschar. Falk hatte den Zusammenhang zwischen Per Ilsons Antrag und Olles Anwesenheit und Verschwinden verstanden. Struve, der nach dem Frühstück noch konservativer und lauter geworden, äußerte sich rückhaltlos über dies und das. Das Rotkäppchen war ruhig und gleichgültig. Es hatte aufgehört, sich zu wundern. Aus der dunklen Wolke von Menschen, durch die Olle einen Riss gemacht hatte, tauchte jetzt ein Gesicht auf. Klar und hell und leuchtend wie die Sonne. Und Arvid Falk, der seine Blicke nach der Seite richtete, musste die Augen niederschlagen und sich abwenden. Es war sein Bruder, das Haupt der Familie, die Ehre des Namens, den er einmal groß und glücklich machen sollte. Hinter Nikolaus Falks Schultern war die Hälfte eines schwarzen Gesichts zu sehen, mit milden, falschen Zügen, das dem Blonden Geheimnisse zuzuflüstern schien. Falk kam nur dazu, sich über des Bruders Anwesenheit zu wundern, weil er dessen Unwille über die neue Staatsform sehr wohl kannte, als der Wortführende den Anders Andersen das Recht erteilte, einen Antrag zu stellen, welches Recht der mit großer Ruhe benutzt, indem er las, aufgrund von Vorkommnissen muss ich hiermit den Antrag stellen, der Reichstag möge den Beschluss fassen, dass seine Majestät für alle Aktiengesellschaften, deren Statuten er sanktioniert hat, solidarisch verantwortlich gemacht wird. Die Sonne auf der Zuhörergalerie verlor ihren Glanz und im Saal brach ein Orkan los. Graf von Splint hat das Wort. Quosque tandem, Catilina, so weit ist es gekommen. Man vergisst sich so sehr, dass man die Regierung zu tadeln wagt. Hört ihr's, meine Herren, man tadelt die Regierung. Oder was noch schlimmer ist, man treibt seinen Scherz mit ihr. Einen rohen Scherz, denn etwas anderes könne dieser Antrag nicht sein. Ein Scherz, sage ich, nein, ein Attentat, eine Verräterei. O mein Vaterland, deine unwürdigen Söhne haben vergessen, was sie dir schuldig sind. Wie kann's aber auch anders sein, da du deine Ritterwache, deinen Schild, deine Wehr verloren hast? Ich ersuche den Kerl, Per Andersen, oder wie er heißt, seinen Antrag zurückzunehmen, oder er soll bei Gott sehen, dass König und Vaterland noch treue Verteidiger besitzen, die einen Stein heben und der vielköpfigen Hydra der Verräterei an den Kopf werfen können. Beifall von der Zuhörergalerie, Unwillen im Saale. Ha, glaubt ihr, ich fürchte mich? Der Redner arbeitet mit den Armen, als werfe er einen Stein. Die Hydra aber lächelt mit ihren 100 Gesichtern. Der Redner sucht eine neue Hydra, die nicht lächelt, und er findet sie auf der Referentengalerie. Dort, dort! Er zeigt nach dem Taubenschlag hinauf und wirft Blicke, als sehe er die Hölle sich in der Wand öffnen. Dort sitzt das Krähennest, ich höre ihr Schreien. Sie erschrecken mich aber nicht. Auf, schwedische Männer, haut den Baum ab, sägt die Bretter durch, reißt die Balken ein, zertretet die Stühle, zerspaltet die Pulte in Stücke, so klein wie mein kleiner Finger. Er zeigt ihn. Und dann verbrennt das Pack mit Mann und Maus. Ihr werdet sehen, das Reich wird in Ruhe blühen und seine Pflanzen werden gedeihen. So spricht ein schwedischer Edelmann. Denkt daran, Bauern. Diese Rede, die man vor 3 Jahren am Ritterhausmarkt mit Bravo-Rufen aufgenommen und wortgetreu zu Protokoll gebracht hätte, um sie nachher separat zu drucken und an alle Volksschulen des Reichs und andere allgemeine Barmherzigkeitseinrichtungen zu verteilen, wurde wie ein Ulk aufgenommen und im Protokoll gehörig berichtigt. Referiert wurde sie nur merkwürdig genug von den Blättern der Opposition, die sonst nicht gern so etwas aufnehmen. Darauf wurde auf der Uppsalaer Bank ums Wort gebeten. Redner stimme dem Vorredner in der Sache durchaus bei. Mit seinem feinen Ohr habe er etwas vom alten Schwerterklang in dessen Vortrag gehört. Er selbst wolle über die Idee der Aktiengesellschaft als Idee sprechen. Bitte aber das Hohe Haus darüber aufklären zu dürfen, dass die Aktiengesellschaft keine Ansammlung von Geld, keine Vereinigung von Personen sei, sondern eine moralische Persönlichkeit und als solche unzurechnungsfähig. Jetzt entstand ein solches Gelächter und Geplauder im Saal, dass der Referent nichts mehr von der Rede vernehmen konnte, die damit schloss, dass die Interessen des Vaterlands auf dem Spiel ständen, begriffsmäßig genommen, und dass lehne man den Antrag nicht ab, die Interessen des Vaterlandes vernachlässigt würden, also der Staat in Gefahr komme. 6 Redner füllten die Zeit bis zum Mittagessen damit aus, dass sie Auszüge aus Schwedens offizieller Statistik, Naumanns Grundgesetzen, den juristischen Handbuch und der Göteborger Handelszeitung machten. Immer war die Schlussfolgerung, das Vaterland sei in Gefahr, falls seine Majestät solidarisch verantwortlich sein solle für alle Aktiengesellschaften, deren Statuten er genehmigt, und die Interessen des Vaterlandes ständen auf dem Spiel. Einer war kühn genug zu sagen, die Interessen des Vaterlands ständen auf einem Würfelwurf, während andere meinten, sie ständen auf einer Karte. Einige waren der Ansicht, sie hingen an einem Faden, und der letzte Redner sagte, sie hingen an einem Haar. Dem Antrag wurde um die Mittagsstunde die Verweisung an einen Ausschuss verweigert. Das heißt, das Vaterland brauchte nicht durch die Ausschussmühle, das Kanzleisieb, die Reichshäckselbank, die Klubschwinge und den Zeitungslärm zu gehen. Das Vaterland war gerettet. Armes Vaterland. Ende von Abschnitt 8.